Wie erfüllt man das erste Gebot? Das erste Gebot erfüllt man durch die Ausübung der inneren und der äußeren Gottesverehrung.